die schreckliche Orthodoxie zerbrechen, den Automatismus des Antiblutes und den genetischen Code, der sie zur Einhaltung des archetypischen Planes befähigt, zerstören. Und das müssten sie heute und hier tun. Der Fall Paul Reh, Nietzsches und Lou Salomos Freund, dienten dazu, diese schreckliche Tragödie zu erläutern. Sie ist in den Memoiren von Lou Salome geschildert worden. Ich staune selbst über jene Zeilen, die ich in meiner Jugend geschrieben habe. Deswegen beziehe ich mich auf das Gedächtnis des Blutes, weil meine geistige Vernunft damals nichts über dieses Thema wusste. Nie ist zu Hause darüber gesprochen worden, auch nicht unter uns Schülern und den Lehrern in der Schule. Ich wusste nicht, dass ich von den Chromosomen her mit den Genen geeignet war und dass die Juden sich am anderen Ende befanden. Doch sie sind von Kindheit an in ihren Heimen und den Synagogen gegen die Goyim doktriniert und bearbeitet worden. Ich denke zurück an eine weitere Begebenheit jener Jugendjahre mit Guillermo Atias. Sein Künstlername lautete Anouar Atias. Ging ich einmal auf den Berg San Cristobal in Begleitung jüdischer Mädchen, ohne zu wissen, dass sie jüdisch waren. Atias und eines der Mädchen befanden sich am steilen Abhang, gestützt auf den Rasen, während ich mit dem anderen Mädchen etwas abseits stand. Auf einmal sah ich, wie das Mädchen, das bei meinem Freund war, mit einem Satz aufsprang, über den Abhang davon raste, bis es verschwunden war. Wir näherten uns Atias und fragten ihn, was geschehen sei. Betroffen und mit Verwunderung antwortete er: »Ich weiß es nicht. Ich sagte ihr nur, dass ich Araber bin.« Aus Mangel an der nötigen Kenntnis konnte ich dies nicht verstehen. Dieses Mädchen ist von klein auf in seinen Aufgaben, in seinen Erinnerungen des Antiblutes manipuliert worden. Die Konflikte mit den Palästinensern, die Pläne des Zionismus waren seit Jahrhunderten in Gang gesetzt, obwohl wir, die Nichtjuden und auch die arabischen Semiten, dies nicht wussten oder nicht glauben konnten. Der Arier in seiner Mehrzahl glaubt, dass dies alles Fantasie, ein Science-Fiction-Roman, ein Kriminal- oder Spionageroman oder eine reine Erfindung ist. Guillermo Atias ist nach dem Tode Barettos Kommunist geworden. Einem seiner Brüder gelang es, einen hohen Posten in dieser Partei zu bekleiden. Im chilenischen Narzissmus, mit Ausnahme von Carlos Keller, hatte man nicht die geringste Ahnung von dem jüdischen Problem. Nicht einmal der Chef selbst hatte eine rassische Ausbildung genossen und sie alle beschränkten sich auf das, was sie in Übersetzung aus Deutschland erhielten. Es gab keine Möglichkeit, natürlich mit Ausnahmen, nicht übersetzte Bücher zu lesen wie »Der Mythos des 20. Jahrhunderts« von Alfred Rosenberg, die Werke des Rassentheoretikers Hans Günther, die Psychovölkerkunde von Ludwig Klaus, die großartigen Arbeiten von Hermann Wirth, Luzifers Hofgesind und Kreuzzug gegen den Gral von Otto Rahn. Niemand hatte jemals etwas von Julius Evola und seinen esoterischen Lehren über die physische Rasse, die Rasse der Seele und die des Geistes gehört, die in den intellektuellen Kreisen des italienischen Faschismus und seiner Zeitschrift Ur dargelegt waren. Unter uns gesagt, man kannte nicht einmal das Buch »Chilenische Rasse« von Nicolas Palacios, den chilenischen Rosenberg, welches dem Mythos des 20. Jahrhunderts sogar in seinen Fehlern ähnelt. In der Ausgabe Nummer 10 der Zeitschrift »Das neue Zeitalter« beginne ich zum ersten Mal das jüdische Problem zu behandeln. Vorher war es mir gänzlich unbekannt. 4 Monate nach der Erscheinung der ersten Ausgabe am 4. November 1941 veröffentlichte ich dort einen Artikel »Die Juden fallen in Chile ein«. Wie ich schon sagte, danke ich es dieser Zeitung, dass ich das jüdische Problem kennenlernte. Sie machte es möglich, dass 2 chilenische Maler, die sie lasen, zu mir kamen, mit dem ausgesprochenen Mut, mich zu unterrichten und in die Kenntnisse dieser grundlegenden Angelegenheit einzuführen, ohne die man nichts von der Geschichte, den Männern von Kali Yuga, des dunkelsten Zeitalters, verstehen wird. Einer dieser Männer war Del Campo, Vater von Pedro, das Elektronengenie des Narzissmus, der die raffiniertesten Radioanlagen für die Bewegung und die Nachrichtenvermittlung für den Streich des 5. September machte. Während des Krieges half er den Deutschen, die Verbindungen zu Schiffen und Unterseebooten aufrechtzuerhalten. Der andere war Benito Reboledo Correa, ein bekannter Maler. Sie erzählten mir von einem geheimnisvollen und unbekannten Thema und gaben mir die Protokolle der Weisen von Zion zu lesen, dieses seltsame Dokument, dessen Ursprung und Herkunft so sehr umstritten ist. Rosenberg hat es in alle Sprachen übersetzen lassen, es aktualisierend und reichlich in der Welt zur Verteilung gebracht. Sich auf diese Protokolle stützend, hat Henry Ford sein Buch »Der internationale Jude« geschrieben, das seinerzeit noch vor dem Nationalsozialismus in den Vereinigten Staaten viel von sich reden machte. In das neue Zeitalter habe ich Auszüge aus beiden Büchern veröffentlicht. Besonders das folgende Protokoll interessierte mich. Protokoll 5. Wir sind viel zu stark, die ganze Welt muss uns gehorchen. Die Regierungen können nicht den kleinsten Vertrag ohne unser geheimes Dazutun abschließen. Per me regis regunt. Die Könige herrschen durch mich. Wir lesen im Gesetz der Propheten, dass Gott uns auserwählt hat, um über die ganze Erde zu herrschen. Gott hat uns mit Geist ausgestattet, damit wir unserer Aufgabe gewachsen sind. Wäre ein Geistesgenie im feindlichen Lager, so würde es vielleicht noch gegen uns kämpfen, aber der Neuling würde gegen unsere alten Kämpfer nichts ausrichten. Der Kampf zwischen ihm und uns würde erbarmungslos sein, ein Kampf, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Und der Geist auf ihrer Seite würde auch zu spät gekommen sein. Und das Protokoll 4. Die Freimaurerlogen in allen Teilen der Welt dienen uns blindlings als Kulisse für unsere Ziele. Aber der Handlungsplan unserer Macht, selbst ihr eigentlicher Sitz, bleibt für die ganze Welt ein unbekanntes Geheimnis. Protokoll 7. Wir müssen in der Lage sein, jedem Widerstand durch Kriege mit den Nachbarn des Landes, der es wagt, uns zu trotzen, zu begegnen. Wenn diese Nachbarn es dennoch wagen sollten, gegen uns zusammenzustehen, dann müssen wir ihnen durch einen Weltkrieg Widerstand bieten. Dies wurde bereits geraumer Zeit vor dem Krieg 1914 geschrieben. Protokoll 9. Man macht uns darauf aufmerksam, dass die Nationen mit bewaffneter Hand gegen uns aufstehen könnten, wenn sie vor der Zeit erfahren, was vor sich geht. Aber dieser Tatsache zuvorkommend haben wir mit Sicherheit ein Mittel so furchtbarer Art dagegen in der Hand, dass auch die tapfersten Männer davor erbeben werden. Sie mobilisierten 120 Länder gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Wir werden alle Hauptstädte der Welt in die Luft sprengen. Es ist sehr viel über die Echtheit der Protokolle der Weisen von Zion in Gerichtsverhandlungen, Büchern und Zeitschriften diskutiert worden. Nun gut, niemand wird jedoch leugnen, dass diese Voraussagen, die zum ersten Male im Jahre 1907 in Russland von Sergei Nilus veröffentlicht wurden, von erschütternder Wahrhaftigkeit sind. 40 Jahre später erfüllten sie sich mit größerer Genauigkeit als die von Nostradamus vorausgesagten. Und sie erfüllen sich noch weiter, eine nach der anderen. Im Chile des Jahres 1983, in welchem ich diese Zeilen schreibe, in Argentinien, in Mexiko, Brasilien und so weiter.